Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Versetzen Sie sich doch einfach mal in die Lage eines beobachtenden Astronomen. Na? Sie sind an einem Teleskop, sagen wir in der Sierra Nevada, einem Radioteleskop, und versuchen also die Strahlung von gewissen Molekülen in einer Galaxie festzustellen. Diese Galaxie sehen Sie nicht, wie wir sagen, face on, also so komplett, sondern Sie sehen sie nur von der Seite, also edge on. Ja? Spezialbegriffe, von der Seite. Das heißt, man sieht den Ball, nicht den Balken, sondern man sieht die Scheibe. Sie schauen also mit diesem Radioteleskop in das Zentrum dieser Galaxie rein, und was sehen Sie? Ja, zunächst mal sehen Sie nur ein heilloses Gezappel des Spektrographen, natürlich, klar. Wie kriegen wir also raus, was wir da sehen? Nun, wir müssen ins Labor, müssen kurz im Labor nachgucken. Nach welchem Molekül gucken wir denn? Sagen wir mal, wir gucken nach Kohlenmonoxid, CO. Ne? Okay, das können wir im Labor ausmessen. Wir können also genau sehen, bei welchen Frequenzen strahlt dieses Molekül. Ja? Gibt es ja Vibration, Rotation. Ja? Und diese Molekülfrequenzen, bei denen das Molekül strahlen kann, die sind im Bereich von einigen Millimetern. Deswegen braucht man ein sehr großes Teleskop. Das heißt, Sie wissen aus dem Labor ganz genau, was ist die Ruhefrequenz des Übergangs von zum Beispiel Kohlenmonoxid. Ruhefrequenz heißt, das Molekül bewegt sich nicht in großen Mengen auf Sie zu und es bewegt sich nicht in großen Mengen von Ihnen weg, sondern Sie haben eine Ruhefrequenz. Und jetzt beobachten Sie mit dem Spektrographen diese Frequenz auf der einen Seite des Zentrums ins Blaue, also zu kleineren Wellenlängen hin verschoben, zu höheren Frequenzen. Und auf der anderen Seite des Zentrums beobachten Sie diese Ruhefrequenz ins Rote verschoben, also zu den größeren Wellenlängen. Was haben wir da gesehen? Was sehen wir dann da? Nicht nur, dass diese Frequenzen verschoben sind, sondern man sieht auch noch ein Intensitätsmaximum, und nach innen im Zentrum dieses Objektes, dieser Galaxie, sieht man wieder immer weniger. Was sehen wir da? Was haben wir da gesehen? Ich sage es Ihnen, einen Molekülring. Das Thema der heutigen Sendung ist, wie entstehen Molekülringe? In den Zentren von Galaxien gibt es diese merkwürdigen Strukturen, und Molekülringe sind eine außerordentlich interessante Angelegenheit, um festzustellen, wie die Dynamik, wie immer, alles was in Galaxien ist, entsteht nicht vergebens, um die Dynamik von Galaxien zu überprüfen. Also, nochmal, Sie sind noch in der Lage, Sie sind noch in der Situation des Beobachters. Wir haben also auf der einen Seite blau verschobene Spektrallinien des Kohlenmonoxids, auf der anderen Seite rot verschobene. Das heißt, dieser Teil bewegt sich von mir weg, dreht, ja, der andere Teil kommt auf mich zu, Blauverschiebung, Rotverschiebung der Spektrallinien. Das hat nichts mit der kosmologischen Rotverschiebung zu tun. Nein, nein, nein. Wir haben hier ein Objekt, das muss gar nicht weit von uns entfernt sein, so ein paar Millionen Lichtjahre nur, was wir von der Seite sehen. Ja, und indem sich solche Bewegungen abspielen, also rot verschoben, blau verschoben, Intensitätsmaxima im Innern, ja, zwei Stück, einmal hier, einmal da, also ist das ganze Ding ein rotierender Ring aus Kohlenmonoxid. So, wie kommt das dahin? Wie kommt das Material dahin? Wieso ist es nicht weiter ins Zentrum reingefallen, sondern es zeigt sich, dass also in dem Zentralbereich zwar auch noch was von dem molekularen Gas da ist, aber viel, viel weniger als im Ring. Wieso ist das so? Was ist der Grund? So, da wollen wir das mal anfangen. Wo fange ich an? Das Credo dieser Sendung heißt, die Galaxien wollen ihren Drehimpulstransport irgendwie hinkriegen. Da haben wir schon mal Spiralen und Balken und so weiter und so weiter. Aber in dem Fall betrachten wir nur mal das Phänomen an und für sich. Irgendwie muss dieses molekulare Gas, CO ist ja ein Molekül, ins Zentrum dieser Milchstraße gekommen sein. Na? Irgendwie. Wie kann es das? Das kann es nur geschafft haben, indem es den Drehimpuls, den es mal gehabt hat, wenn es von außen also langsam da reingeströmt ist, dass es diesen Drehimpuls losgeworden ist. So. Jetzt machen wir mal ein Milchmädchenmodell für den Drehimpulstransport in Galaxien. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, deswegen erzähle ich es Ihnen nochmal. Die Rotationskurve einer Galaxie besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Im inneren Bereich einer Galaxie steigt die Rotationsgeschwindigkeit mit dem Radius an. Man spricht von sogenannter starrer Rotation. Ja? Das heißt also, die Frequenz, mit der der innere Teil der Galaxie sich dreht, ist eine Konstante. Das ganze Ding dreht sich wie ein starrer Körper. Klar. Am Rande dieser starren Rotation beginnt in einer Galaxie das, was man differenzielle Rotation nennt. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der das Zeug sich dreht, ist eine Konstante. Die Frequenz allerdings geht also entsprechend runter. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben Bereiche, in die sich schneller drehen, nämlich ja, innen drin, als solche, die sich als draußen. Wir haben etwas, was man differenziell nennt, das, ich muss es mal so hinhalten, dass der innere Teil sich am äußeren reibt. Klar? Okay. Machen wir es mal so. Also hier, der reibt, ne? Reibt sich. Diese differenzielle Rotation kommt dadurch zustande, dass die Frequenz innen eine andere ist, nämlich eine höhere als außen. Wodurch kommt die Reibung in einer Galaxie zustande? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Die Sterne können sich schlecht aneinander reiben, so richtig. Also es ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel meine Hand auf dem Tisch sich dann reibt. So einen direkten Kontakt gibt es natürlich nicht zwischen den Sternen. Dafür sind die Abstände viel zu groß. Das Gas ist wahnsinnig dünn. Also das Gas im interstellaren Medium ist wahnsinnig dünn. Da können Sie auch also Wolken reinschmeißen, wie Sie wollen. Da ist also die große Reibung, so wie wir sie kennen, die ist nicht der Fall. Die kann da gar nicht funktionieren, sondern das muss also über etwas laufen, was man als Turbulenz bezeichnet. Es gibt große Gasbewegungen, die ganz ähnlich, aber es ist jetzt, also nehmen Sie das jetzt nicht zu ernst, was ich zu Ihnen sage, es ist nur, um eine gewisse Bildhaftigkeit in dieser Sendung zu erzeugen, die ganz ähnlich, wenn Sie also auf einem Herdblatt einen Topf stehen haben und das Zeug irgendwann aus, also wollen Sie eine Spaghetti-Soße machen oder was, und wenn Sie das zu heiß machen, dann spritzt Ihnen das Zeug einfach rum, ja? Das Glas fliegt einfach raus, am Anfang haben Sie noch direkten Kontakt zwischen der Herdplatte und dem Topf. Das Material wird also von unten aufgeheizt durch Wärmeleitung, aber irgendwann, wenn das Material im Inneren des Topfes groß genug ist, heiß genug ist, dann fängt es einfach an, sich zu bewegen, Konvektionsbewegung. Und solche Bewegungen müssen sich in einer galaktischen Scheibe tatsächlich in ganz ähnlicher Weise abspielen, allerdings nicht von unten aufgeheizt, sondern im Wesentlichen durch die Bewegung des Gases selber erzeugt. Die führen dazu, dass sich solche ja, großräumigen, turbulenten Zylinder in einer Galaxie bilden. Und auf diese Art und Weise verliert das Gas durch Reibung an den Zylindern sozusagen systematisch Drehimpuls. Das bedeutet, wenn das so ist, dass das Gas, was draußen ja vor allen Dingen noch hängt, ja, warum werde ich Ihnen gleich sagen, sukzessive, peu à peu Drehimpuls verliert und langsam in Richtung des Zentrums wandert. Okay. Nur, wohin wandert es denn? Wie weit kann es denn wandern? Die einfachste Erklärung ist die Geschichte mit der Rotationskurve. Also, ich muss in dieser Sendung wahnsinnig viel mit den Händen arbeiten, merken Sie das? Ich hoffe, es ist einigermaßen anschaulich. Wir haben ja die differenzielle Rotation außen und nach innen haben wir die starre Rotation. Ja? Das ist die Rotationskurve einer Galaxie. Das heißt, das Gas kann höchstens wie weit laufen? Ne? Durch differenzielle Rotation und Reibung verliert es Drehimpuls. Und bis wohin? Nämlich dem genau dem Übergang von starrer Rotation zu differenzieller Rotation. Da, an dieser Stelle, würde man nach der Theorie Molekülringe erwarten. Und was soll ich Ihnen sagen? Das sind sie auch. Ja? Das ist also sozusagen die einfachste Erklärung dafür, warum die Molekülringe da sind, wie sie sind. Drehimpulstransport nach außen führt dazu, dass Gas fällt nach innen rein, kann aber dann nicht weiter nach innen transportiert werden, weil der Drehimpulstransport an dieser Stelle einfach aufhört. Ja, dann haben wir das Problem ja im Prinzip schon mal überrissen. Jetzt wollen wir mal überlegen, woher kommt das Gas eigentlich, was sich an Molekülringen im Innern bildet. Nun, Sie haben ja vielleicht so einen Astro-Kalender schon mal zu Hause gesehen, sieht man ja diese wunderschönen Scheibengalaxien, zum Beispiel eine Oase voller Sterne, so 100 Milliarden Sterne in so einer Galaxie drin. Und die sind ja offenbar Gasbälle. Ja? Also ein Stern ist ja ein Gasball. Das heißt, so eine Galaxie verbraucht über die Jahrmilliarden ja einen großen Teil ihres Gasinhaltes. Und viele der Galaxien, sogenannte S0-Galaxien, also linsenförmige Galaxien, die haben überhaupt kein Gas mehr. Die bestehen nur noch aus Sternen. Da ist offenbar der Gastransport von außen nach innen ist irgendwann zu Ende gewesen. Ist kein Gas mehr da gewesen, hat auch keinen Begleiter mehr, ja, wo man noch irgendwie hätte Gas klauen können. Es ist auch keine intergalaktische Wolke in die Galaxie reingefallen, nix. Die Galaxie hat einfach über, sagen wir mal, 10 Milliarden Jahre ihre gesamte Gasmasse mehr oder weniger intensiv in Sterne verwandelt. Das war's. Und solche Galaxien zeigen weder Molekülringe, noch Spiralarmen, noch Balken. Das Ding ist dynamisch völlig stabil, ist erledigt, ist sozusagen, die Party ist vorbei. Ganz anders bei Galaxien mit dem großen Gasinhalt. Ja? Da gibt es Spiralarme, da gibt es Balken und da gibt es eben auch Molekülringe. Ist ja klar, molekulares Gas kann es nur in Galaxien geben, die eben auch noch Gas haben. Und dieses Zeug, dieses Gas, kommt offenbar aus dem äußeren Bereich und driftet langsam nach innen. Die Entstehung von Spiralarmen und von Balken Und damit auch die Entstehung von Molekülringen im Innern, ja, hat immer etwas damit zu tun, dass das Material von außen nach innen laufen kann, dass also Drehimpuls transportiert wird. Zunächst mal nur über die Spiralarme, ja, dann über den Balken. Denn das Interessante ist jetzt, dass dieses Drehimpulsproblem, was die Galaxien lösen, versuchen zu lösen dadurch, dass sie also Drehimpulse nach außen abgeben, durch die Reibung nämlich, ja, und auf der anderen Seite Gas nach innen läuft, ja, dass dieses Drehimpulsproblem dazu führt, dass im Zentrum von Galaxien sich systematisch neue und neue Strukturen aufbauen, weil nämlich Material ja ständig da reinkommt, ist ja klar. Ja? Und dieses Material, was da jetzt innen reinkommt, aus dem Molekülring, kann man sich so vorstellen wie kann man sich das vorstellen? Welche Scheibe kennen Sie denn schon? Na, Sie kennen natürlich die Scheibe des Sonnensystems. Und das Sonnensystem ist ja in seiner ursprünglichen Form aus einem sogenannten protosolaren Nebel herausgekommen. Ne? Das war so eine Urscheibe, die war auch viel größer als das Sonnensystem es heute ist. So muss es auch bei den Protogalaxien gewesen sein. Die waren wahrscheinlich 10-mal größer in ihrer ursprünglichen Version als heute die Galaxien. Und das heißt, da gibt es ein riesen Gasreservoir. Und genauso ist es im Sonnensystem ja auch. Da gibt es offenbar eine Wolke um das Sonnensystem herum, aus dem immer wieder Teilchen nach innen abgelenkt werden, und die treten dann zum Beispiel als Kometen hier in das Sonnensystem ein. Also abgesehen von den Kometen, die ja immer wieder kommen, wie zum Beispiel der Hellische Komet alle 76 Jahre, gibt es auch Kometen, die sind nur einmal aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Ne? Nee, also da, sowas muss aber passieren, wenn man jetzt zum Beispiel über den Molekülring, der da, ich sagen wir mal, bei ein paar tausend Lichtjahren Entfernung vom Zentrum sitzt, wenn man von diesem Molekülring aus das Gas weiter ins Zentrum einer Milchstraße schicken will. Ne? Bevor wir zu diesem Prozess kommen, will ich Ihnen jetzt endlich mal, ich hab schon gemerkt, einen didaktischen Fehler gemacht. Meine Güte. Ich zeige Ihnen mal einen. Schauen Sie sich mal einen Molekülring an. Einen netten Molekülring. Und so sieht also tatsächlich eine fast vollständige Ringstruktur aus, wobei das schon gar kein Molekülring mehr ist, sondern das ist bereits das Ende gewesen, nämlich die Sterne. Haben Sie gesehen, die hellen Punkte in dem Molekülring, das waren schon gemachte Sterne. Denn offenbar wird die Gasdichte in so einem Ring wird so hoch, dass in dem Ring selber Gebiete unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen und dadurch Sterne bilden. Das heißt, um das Zentrum einer Milchstraße herum, in dem Fall von NGC, nur mal für die Spezialisten hier, NGC 1097, das war der Ring von 1097, entstehen also Sterne. Das ist ein riesengroßer Sternentstehungsring. Aber dadurch, dass eben da Sterne drin auftauchen, wird das Gas durchmischt und verliert wiederum Drehimpuls und rutscht langsam systematisch nach innen. Ja? Also so eine große Ringverteilung ist ein typisches Zeichen dafür, dass da schon mal Gas gewesen ist und dass aber diese Ringverteilung noch dazu weiterführt, oder die führt typischerweise dazu, dass das Gas weiter, was noch übrig geblieben ist, weiter ins Zentrum rutscht und dort im Zentrum von der zentralen Maschine wiederum verwendet wird, um Aktivität anzutreiben. Was passiert da? Nun, da passiert genau das gleiche wie bei dem Molekülring. Ja? Das Material rutscht rein, ja? Rutscht also systematisch radial rein, und es bildet sich im Innern, je nachdem, wann die jeweils differenzielle Rotation wieder aufhört, bildet sich der nächste Ring. Das heißt, wir haben zum Beispiel Objekte, aktive galaktische Kerne, da wissen wir, dass in den innersten 2-3 Lichtjahren wiederum so eine Ringstruktur auftaucht. Und es ist alles ein Zeichen für die Dynamik von Galaxien. Man sieht einfach das Wechselspiel von Schwerkraft und Rotation in den Dingern, und so ein Ring ist wirklich ein Anlass für eine große Sternentstehungsparty bei den großen Molekülringen. Da entstehen Sterne, und es ist eine riesengroße Party. Und Sie wissen ja, eine Party, das ist eine Zusammenkunft von Leuten, die sich nichts zu sagen haben und das auch ausgiebig tun.